Auch die kältesten Wintertage vermochten nicht, diese unerhörte Reiselust zu dämpfen. Siehe die Königsitinerare. Die dickste Schneedecke auf oder besser in der schlechtesten Landstraße bildete mitnichten ein zu beachtendes Reisehindernis. Gerade in den Wintermonaten verspürten die Kaiser lebhafte Lust, zu Ross die Gaue zu durchstreifen, so dass sie sich mit Recht rühmen durften, in Wintertagen dieselben oftmals beträchtlichen Entfernungen zurückgelegt zu haben, wie in Frühlings- oder Sommertagen. Ein Glück war es dabei, dass die reiselustigen Fürsten während des ganzen Mittelalters niemals von einer so ernstlichen, langwierigen Krankheit befallen wurden, dass sie etwa ein volles halbes Jahr fest an das Krankenbett und damit an denselben Ort gefesselt waren. Nein, immer war die Erkrankung von der Art, dass nach einer Woche oder sicher nach einem Monate die Reise fortgesetzt werden konnte. Am liebsten verlebten die Herrscher die kurzen Tage der Rast auf ihren Königsburgen, auf den Pfalzen, in einigen bevorzugten Städten, zum Beispiel Mainz oder Köln oder in Klöstern. Hört der Leser aber, dieser König habe jene Pfalz besonders als Aufenthaltsort geliebt, so muss er sich nicht denken, dieser König habe nun ununterbrochen ein ganzes Jahr oder womöglich länger auf dieser Burg gewohnt. Es ist das vielmehr so zu verstehen, dass der Herrscher die Pfalz als Rastort gern wieder aufgesucht hat, wenn ihn seine ewige Reise in jene Gegend führte. Natürlich reisten die Könige nie allein. Wenn der König auch keine feste Residenz hatte, erzählt uns Weitz, vielmehr fast fortwährend seinen Aufenthalt wechselte, selten länger als einige Wochen an einem Orte verweilte, doch befand er sich stets in zahlreicher Begleitung, die teils einen ständigen Charakter an sich trug, zum Teil aber auch nach Art und Zeit verschieden war. Fürsten des Reiches und niedere Dienerschaft, erprobte Männer des Geschäftes und des Rates, aber auch junge, sich erst für den Dienst vorbereitende Jünglinge fanden sich hier zusammen. Auch an Frauen fehlte es nicht. Uns interessiert nun nicht so sehr, was sich alles gelegentlich im Gefolge des Kaisers einfand, sondern aus welchen Personen sich die ständige Begleitung zusammensetzte, die also den kaiserlichen Hof bildeten. Verwundert nimmt da der Leser zur Kenntnis, vornehme Weltliche, die sich nicht dem geistlichen Stande widmeten, scheinen überhaupt nur ausnahmsweise an den Hof gekommen zu sein. Siehe Weitz, Seite 272. Wie? Weltliche Herren am Hofe eine Seltenheit? Aber wer waren denn die Männer, die beständig mit den Kaisern und Königen reisten? Lieber Leser, das waren Geistliche. Geistliche bildeten den Kern des Hofes während des ganzen Mittelalters. Weitaus den bedeutendsten Platz am Hofe nahmen aber die Geistlichen ein. Sie waren in dieser Zeit nicht allein um ihres Standes willen und als Träger von Bildung und Kenntnis, wie man ihrer zur Besorgung der Geschäfte bedurfte, geachtet. Auf sie stützte sich auch zu einem guten Teil die Regierung des Reiches überhaupt. Durch Rat am Hofe, durch Teilnahme an den allgemeinen Versammlungen, durch Reichtum und Macht in den einzelnen Provinzen standen sie voran unter den Großen des Reiches. Weitz hat die Verhältnisse von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts im Auge. Siehe Seite 269. Hier halten wir einen Augenblick inne und schließen nachdenklich die Augen. Interessante Bilder steigen vor dem Geiste auf. Der Obermeister des Dunkelmunkels, Herr Pseudo-Tacitus, zauberte das erste Bild. Der germanische Prinzeps, der germanische Heerführer, betreut und beraten, begleitet vom Sacerdos, dem Priester. Im Gericht, auf dem Heerzuge, immer geht und steht dem Dux der Prinzeps, der Weise, der väterlich mahnende und strafende Sacerus zur Seite. Der germanische Prinzeps erscheint als der kümmerliche Schatten, den das eigentliche Regierungswesen wirft, nämlich der Priester. Zweites Bild. Die mittelalterlichen Kaiser und Könige erscheinen, betreut, beraten und begleitet vom Sacerdos. Ich wollte sagen, von der Hofgeistlichkeit. im Gericht, auf dem Heerzuge, immer geht und steht dem Herrscher die weise und väterlich mahnende Hofgeistlichkeit zur Seite. Der König erscheint wie ein freiwilliger Gefangener der Geistlichkeit, beinahe wie ein Schatten, den das eigentliche Regierungswesen wirft, nämlich der Sacerdos. Ich habe mich wieder versprochen, aber so etwas ist kein Wunder, denn im Grunde sind beide Bilder täuschend ähnlich. In der Tat, dieselbe Tendenz malte in der Germania des Pseudo-Tacitus und in den Chroniken des Mittelalters die dichterischen Gemälde, die unsere Historiker noch immer für einstmalige lebendige Wirklichkeit nehmen. Doch nun wollen wir weiter von der mittelalterlichen Hofgeistlichkeit, insbesondere von ihrem Nachwuchs, hören. Ihre Erziehung und Leitung war eine Angelegenheit, auf die das größte Gewicht gelegt werden musste. Dafür war die königliche Kapelle bestimmt, wie sie seit fränkischer Zeit bestand, aber später die weiteste Ausbildung erhalten hat. Männer von vornehmer Geburt, aber Geistliche, die nach den höheren Stellen des geistlichen Standes strebten, suchten und erhielten hier Aufnahme. Seite 269. Wozu wurden also diese Geistlichen in der Kapelle erzogen? Zur Politik. Denn wofür waren im Mittelalter die hohen Geistlichen in erster Linie da? Um Politik zu treiben. Auf die Geistlichkeit stützte sich zu einem guten Teil die Regierung des Reiches überhaupt. Für die Regierungsgeschäfte weltliche Kräfte heranzuziehen und ausbilden zu lassen, auf diesen Gedanken ist kein mittelalterlicher Kaiser und König seit fränkischer Zeit verfallen. Ach so, die vornehmen Weltlichen verschmähten es ja, wie jedermann gelernt hat, Buch und Feder in die Hand zu nehmen. Höchst merkwürdig, dass da so viele vornehme Weltliche die geistliche Laufbahn eingeschlagen haben sollen, mithin doch ihren Abscheu vor Schreibfeder und Buch oft genug und leicht überwunden haben. Die Hofgeistlichkeit bildete also die Kerntruppe der königlichen Reisebegleitung. Auch die Beamten der Kanzlei rekrutierten sich natürlich aus der Geistlichkeit. Dabei hat die Kapelle noch eine ganz besondere Bedeutung dadurch erlangt, dass sie in nähere Verbindung mit der Kanzlei gebracht ist. Die obere Leitung beider fiel zusammen. Die Kapelle ward die Schule für die Kanzler, aus der Zahl der Kaplane regelmäßig der Kanzler genommen. Die Kanzler waren die regelmäßigen Begleiter des Königs auf seinen Zügen. Siehe Seite 276 und 282. Die Kanzlei war somit samt der Reichsregierung eine fliegende Behörde. Der Mangel einer festen Residenz bedingt denn auch, dass der Notar und seine Kanzlei mit ihren Herren wandern, dass der Notar seine Schreibstube bald hier, bald dort etabliert und von da aus die Urkunden mit der Datierung, das heißt den Angaben von Ort und Zeit, versieht. Auf diese Weise entsteht das überaus bunte Itinerar der Landesfürsten. Siehe Posse, Seite 187. Unser geschichtlicher Exkurs hat uns wieder auf die Itinerare zurückgeführt. Wir erinnern uns wieder all der Itinerarrätsel, die uns in den letzten Kapiteln so viel beschäftigt haben. Wir vergegenwärtigen uns vor allem die famose Feiertagstabelle und erinnern uns der verschiedensten sonstigen Erklärungen dieser Rätsel, die allesamt mit einer grenzenlosen Dummheit der in den Kapellen geschulten Notare und Kanzlisten operierten. Wir versenken uns nun auch noch einmal in die Einzelheiten der Itinerare, indem wir ihre praktische Durchführbarkeit im wirklichen Leben erwägen. Ewiges, ununterbrochenes, fliegendes Wanderleben Sommers und Winters. Zur Unterstützung der Beweiskräftigkeit lassen wir auch all die anderen großen Quellenrätsel in der Fälschung der deutschen Geschichte herantreten und kommen zum Schluss. Das vorgebliche immerwährende Wander- und Nomadenleben der mittelalterlichen Könige ist eine ebenso unverschämte wie raffinierte Geschichtslüge. Ich sage raffinierte Geschichtslüge, denn die geistlichen Urheber der Fälschungsaktion hatten ihre guten und zwingenden Gründe, den mittelalterlichen Herrschern ein Nomadendasein anzudichten. In der erdichteten und verfälschten mittelalterlichen Überlieferung hängt dem vorgezeichneten Grundriss und der alles beherrschenden Generaltendenz gemäß, ein Teil mit dem anderen eng zusammen. Hat der Leser aber diesen Grundriss einmal verstanden, dann hat er die Schlüssel zu allen Überlieferungsproblemen in der Hand und kann allen Rätseln und Geheimnissen der papierenen Welt, die sich als Geschichte eingeschmuggelt hat, auf die Spur kommen.